und es frage, nur ein einziges Mal den deutschen Butterkeks von Leibniz nach seiner Einstellung zu Snake auf dem Endgerät Nokia 3310. Ich seh das Ellbogen von beiden nach den Sepia-Farben. Schüttel meinen Penis ab in der Rewe-Plakate. Hast dich aber in Schale geworfen, wie den Regen sagen. Von der Hüfte zum Sack, zum Straßenbahn fahren. Aber nicht so wie Peanuts, eher wie die Losschale. Initen ich Ass als Zirkus-Dompteur. Ladies and Gentlemen, heute zu Gast Frau Töberisch hat abgesagt, wir kennen das zum Zuhören. Kennen, wir nennen den brennenden Dresdner Faustpass des Theaters, Haute Couleur und Möbel, Back und Modemalheur. Das Geschnattere auf dünnem Eis verteile ich. Peitschenhiebe am Freiraum vernichter, niedere feinster Dichter, beispielender Pinguine. Sakko tragen, deren Dreamteams sind alles Veteranen, die durch Ringe springen. Volker Racho, cosplayartig Fandem. Und sie schön nach Armen durch den Reifen, denn die brennen wie das Wetter in Pompeji, wie der Blick Fidel Grasshaus oder in Monaco auf Asphalt. Durch Jaguar Tacho Artiger Nadelausschlag, Chakio es klatscht schallend mit Peitschenhiebe auf nackte, schwabbelnde Haut der Begida Delfine. Und sie fanfachen, lass uns Back und Mann, der Tag ist kurz, die Nacht ist lang. Lass uns Back und Mann den Hunde wiesen, ab in totale Akzeptanz. Kurz darauf springt der goldene Reiter von seiner Neustädter Stele auf die befeuernde Manege. Doch das fällt aus dem Rahmen wie Ikea-Gemälde. Der ganz schön dicker aufwind wie ich, wenn ich einen dicken Sack rauf wie der. Frage nicht nach dem Schnitten, weißt du, mir geschickt aus. Doch wird mit den Jahren immer schlimmer wie Kinderzimmertapeten in parallelen Irrenhaus der bunten Republic. Taste the Flav, die Kirmes geht weiter in den Hirnen voll Scheiße. Rekulturen, Eintracht im Zeichen eines Kreuz aus Kleiderhaken, Beweiskraft auf dem Platz der Opfer. Aus den Rapperszeiten vorbei, unter Polizei ist Kurt im Pfeifen sein Gedanken. Gut breit macht einfach sein Vertreifer. Freitags ist sie nieder, denn der Herr schuf den Freitag für die Dealer, die was und schlafwandelnde Wiener. Zu dritt kurz Schlawiner. Okay. Das sind modernde Knüppel, das sind Kommerzgerippe, das sind cholerische Mittel auf Wertemilch, Schnittenkamine, die knistern Pralinen im Hintern, die Notizen zu tindern. Fotograf des Teufels, doch ich rufe meine Gargoyles, Roboters, das sind Geox, rufe meine Name Drops und Raybox, meine Bossocken und J-Ops, ich rufe Sonic The Hedgehog und mach aus Transform und Matchbox. Glasbläsern baue Graslaser und führe Koala Zeukalyptus in die Kabalen von Helios Plus mit vielen bunten aus. Oh yeah.